Poe, der heute weltweit meistgelesene Klassiker der nordamerikanischen Literatur, stand seinerzeit mit der literarischen Gestaltung solcher Themen dem Optimismus, Pragmatismus und ethischen Rigorismus seiner Landsleute diametral entgegen. In seiner Heimat wurde er als Außenseiter betrachtet. Seine stärkste Wirkung entfaltete er in Europa. Das überrascht nicht, denn zu Poes Lebzeiten war die nordamerikanische Literatur gerade erst am Entstehen, ebenso wie die Vereinigten Staaten selbst. Aufbauliteratur zur Festigung der wachsenden staatlichen Identität war gewünscht, Schilderungen von Abenteuern an den nach Westen vordrängenden Grenzen. Literarische Vorbilder fanden sich für Poe damals hauptsächlich auf dem alten Kontinent. Und dort wurde er entsprechend verstanden. Der Autor war ungemein belesen, auch wenn er gewisse Kenntnisse oft nur vorgab. Seine gesammelten Erzählungen »Tales of Grotesque and Arabesque« von 1839 wollte Poe in einer zweiten Auflage mit einem Goethe-Zitat auf dem Titel herausgeben. Auch änderte er den Titel selbst in »Fantasy Pieces« und erwies so eindeutig E.T.R. Hoffmanns Fantasiestücken seine Referenz. Für eben dieses Fantastische ist Edgar Allan Poe bekannt. Für die Beschreibung der dunklen Seite der Romantik, seine raffiniert konstruierten Horror- und Schauergeschichten, seine L'Art-Polar-Ästhetik, die Verarbeitung mystisch-esoterischer Einflüsse. Entdecker und wirksamster Propagandist von Poes Werk in Europa war Charles Baudelaire. Als Dichter steht Poe für sich. Fast als einziger vertritt er die romantische Bewegung jenseits des Ozeans. Er ist der erste Amerikaner, der seinen Stil recht eigentlich zum Werkzeug gemacht hat. Seine Poesie ist tief und klagend und dennoch geschliffen, rein, korrekt und schimmernd wie ein Kleinod aus Kristall. Edgar Poe liebt die komplizierten Rhythmen, doch unbeschadet aller Kompliziertheit verlieh er ihnen eine tiefe Harmonie. Als Novellist und Romancier ist Edgar Poe einzig in seiner Art. Ich wollte, ich könnte Poes Literatur sehr knapp und treffsicher charakterisieren, denn es ist eine völlig neuartige Literatur. Der für Europa wichtigste Rezipient von Edgar Allan Poe war sicher Baudelaire. Der hat natürlich auch diesen Roman übersetzt, wie eben auch andere Sachen von Poe. Aber es gibt sehr viel Hinweise, also zum Beispiel das trunkene Schiff von Rimbaud, Bateau ivre. Das ist eine Geschichte, die ein 16-Jähriger geschrieben hat. Aber wenn man also die ersten Zeilen nimmt, auf Strömen voller Gleichmut fuhr ich Schiff zu Tale, von Schlepperknechten spürt ich nimmer mich geführt. Rothäute hatten sie am bunten Marterpfahle als nackte Schützenscheiben schreiend festgeschnürt. Das sind auch so Horrorfantasien, die aber zugleich auf was hindeuten, nämlich das Loslassen von Welt, also sich verströmen, sich in irgendeine andere Weltsituation zu begeben und dieses Ekstatische dabei. Das hat Poe sicher mit so einem sehr romantischen Ansatz auch wieder nach Europa zurückgeschossen. Umweg zum Ruhm, Jens Jessen in Die Zeit. Die Geringschätzung der Amerikaner wie die Bewunderung Baudelaires hatte den gleichen Ursprung. Das war Poes Verachtung für Fortschrittsglauben und Tugendterror der Gesellschaft. In der Tat ließ sich Poe durch die moderne Wissenschaft nicht von seiner Zivilisationsskepsis abbringen, im Gegenteil. Baudelaire hat in Poe als erster den Blick auf die Nachtseite der Moderne entdeckt, der aber seinerseits ein vollkommen moderner Blick ist, technisch nüchtern, dezidiert wissenschaftlich. Der Widerspruch, der später zwischen dem fantastisch-schaurigen und dem scharfsinnig-analytischen konstruiert wurde, bestand für Poe nicht. Und auch noch nicht für seinen Entdecker Charles Baudelaire. Welch erfreulicher Anblick, einige Explosionen alter Wahrheiten derart all diesen Liebedienern der Menschheit ins Gesicht platzen zu sehen, all diesen Wiegenschauklern und Hätschlern mit ihrem ewigen Eierpopeia in allen möglichen Tonarten. Ich bin als guter Mensch geboren und ihr auch. Wir alle sind als gute Menschen geboren. Und dabei vergessen diese albernen Gleichmacher, nein, sie stellen sich nur, als vergäßen sie, dass wir alle als freiherrliche Bösewichte zur Welt kommen. In Poes Werk ist die ethische Dimension so gut wie ausgeblendet. Seine Erzählungen spielen jenseits von Gut und Böse. Es geht in ihnen nicht um Schuld und Sühne, sondern um Macht und Ohnmacht. Poes Werk fehlt jede moralische Problemstellung. Das unter anderem mag Baudelaire fasziniert haben, doch lässt es Poe auch heute noch als zeitgemäßen Autor erscheinen. Der Dichter W. H. Auden bezeichnete den Pym als Schulbeispiel für die Kunstform des Abenteuerromans. Sein Freund und Kollege T. S. Eliot hingegen bescheinigte dem Verfasser eine präadoleszente Mentalität. Tatsächlich fällt auf, dass die Erstbegegnung mit Poes Werk fast immer in das Jugendalter seiner Leser fällt. Poes Bilderwelt und seine Art zu schreiben beeinflusst vor allem diejenigen, die sich Sensibilität, Neugier und gegebenenfalls auch das unausgeglichene Temperament der Jugendjahre erhalten haben oder erhalten mussten. Die Künstler, Dichter, Schriftsteller, Maler. Indem der Autor in seinen Geschichten häufig scheinbar Unlogisches miteinander verbindet, Grenzen der Vernunft aufhebt, mit Überraschungseffekten und Suspense arbeitet, sind seine Geschichten auch für ein Medium prädestiniert, das es zu seinen Lebzeiten noch gar nicht gab: den Film. My name is Nobody. Excuse me. My name is Xabiche. He who talks loud, say nothing. In seinem Film Dead Man nimmt Regisseur Jim Jarmusch das Motiv des Arthur Gordon Pym auf. Er schickt einen jungen Mann auf eine Reise durch eine unwirtliche Gegend an der Grenze der Zivilisation. Er erlebt komische und äußerst gewalttätige Situationen. Sie verändern ihn. Die Erfahrung einer grausamen und chaotischen Welt öffnet ihm die Augen für die Relativität aller Identität. Mit seinem Reisegefährten Nobody tritt er wie durch einen Spiegel in eine Welt, die immer existierte, doch die er nie zuvor hatte wahrnehmen können. Wie Poes Pym reist auch der Held des Films zwar körperlich, doch zugleich spirituell. Für mich ist es eine Lebensreise insofern, dass man hineingeworfen in eine Welt wird, wo man einfach agieren muss und am Ende in eine fast fremde Welt, in eine jenseitige Welt kommt, in der man sich genauso wenig auskennt wie in den ganzen anderen Geschichten, die aber einem das Gefühl vermittelt, man wird hineingesogen in so eine zweite, so eine jenseitige Welt. Und das finde ich das Spannende. Nicht allein Motive der Poeschen Geschichten spiegeln sich in zahlreichen Filmen und prägen ihre Ästhetik. Die Maske des Roten Todes, der Rabe, der Untergang des Hauses Usher wurden auch direkt adaptiert. Allein zwischen 1960 und 1964 stellte der legendäre Hollywood-Regisseur und Produzent Roger Corman einen Zyklus von 8 Poe-Verfilmungen her. Martin Scorsese, Jack Nicholson, Francis Ford Coppola lernten bei Corman ihr Handwerk. Auch in ihren Filmen sind Poes Einflüsse zu finden. Nirgendwo sind Grenzen zwischen Trash und Kunst so gleitend wie im Film. Nirgendwo beugt man sich so genussvoll dem voyeuristischen Kitzel bei der Betrachtung menschlicher Ambivalenzen und Abgründe. Gewalt kommt fast immer vor. Gut gemacht zieht sie den Zuschauer in den Bann. Genauso wie die Geschichten von Edgar Allan Poe. Bildsprache, Ästhetik, Themen, sein Blick auf Leben und Tod, all das kann man wiederentdecken in Filmen von David Lynch und Shining von Stanley Kubrick. Die meisten Erzählungen spielen im Bereich des Fantastischen, des Nichtrealen. Sie scheinen das Produkt eines Hangs zu ebenso makabren wie willkürlichen Erfindungen zu sein, was oft durch die absurden Übertreibungen, die alles als Spaß erscheinen lassen, noch verstärkt wird. Die Urenkelin Napoleons, Marie Bonaparte, widmete sich als Psychoanalytikerin ausführlich Leben und Werk Edgar Allan Poes. 1934 erschien erstmals auf Deutsch im Wiener Internationalen Psychoanalytischen Verlag ihre Studie Edgar Poe. Die dreibändige Neuauflage aus dem Jahr 1981 umfasst insgesamt knapp 1200 Seiten. Liest man Bonapartes Buch, so ist es, als würde ein Vorhang weggezogen. Eine zweite Szene wird sichtbar. Ein Inferno mythischer Figuren, fantastischer und monströser als das der Oberfläche der Texte. Das Staunen, das Bonapartes Buch im Leser hervorruft, wurzelt in der Tatsache, dass das ganze Pandemonium des Unbewussten mit dem realen Horror der Neurose und Psychose, das Freud entdeckte, in Poes Werk bereits dargestellt wurde. Freilich unkenntlich, systematisch verschleiert als Tales of the Grotesque and the Arabesque. Solche Untersuchungen sollen nicht das Genie des Dichters erklären, aber sie zeigen, welche Motive es geweckt haben und welcher Stoff ihm vom Schicksal aufgetragen wurde. Sigmund Freud. Poes Werk ist angefüllt mit Mord und Totschlag, mit verwesenden Leichen und lebendig Begrabenen, mit Landschaften des Todes und dem Untergang geweihten Häusern, mit der Angst vor dem Tod, den seine Figuren zugleich sehnsüchtig erwarten. Immer wieder fragen sich seine Erzähler, ob die Lebenden nicht bereits gestorben, ob die Toten wirklich tot sind und ob sie irgendwann zurückkommen werden. Die Toten, jedenfalls die des Edgar Allan Poe, kommen immer zurück. Sie sind mittlerweile treue Gäste in unserem Kulturbetrieb. Sie sind Verwandte, die, unbeeindruckt davon, ob wir sie mögen oder nicht, keine Gelegenheit auslassen, uns durch Wörter, Bilder und Klänge mit ihrer Existenz zu konfrontieren. Wir können sie verleugnen, unsere Sinne ausschalten, die Konsequenzen sind unabsehbar. Wir können aber auch mutig auf sie zugehen. Zu unserem Schaden wird das wohl nicht sein. Im Gegenteil, wir werden uns selbst dadurch vielleicht ein bisschen vertrauter, wenn auch nicht gleich sympathischer. Alles, was Edgar Allan Poe zu bieten hat, der Kosmos seiner Erfahrung und Weltsicht, komprimiert zu finden, ist er in der Reise des Arthur Gordon Pym. Das heißt, das, was Edgar Allan Poe gemacht hat, ist aus dem kleinsten Punkt, nämlich einem Versteck auf einem Schiff, bis hinein in die größte Weite, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und dann aber dann wieder der Schlund, der einen verschlingt, verschluckt, und der einem nur noch die Möglichkeit lässt, sich vorzustellen, nicht mehr zu sein. Das ist für mich auch das Spannende, nämlich dass Edgar Allan Poe eine Geschichte geschrieben hat, die aufhört, um anzufangen. Es ist eine Lebensreise geworden. Also er hat das ja fast so angelegt, als sei es eine Geburt. 9 Monate dauert diese Reise und mit dem Hineinstürzen in den Katarakt, in den Mahlstrom, wenn man so will, beginnt ein neues Leben. Man könnte es auch als eine Wiedergeburtsfantasie bezeichnen. Macht- und Ohnmachtserfahrung sind die Pole, zwischen denen Poe zu leben versuchte und die auch auf sein Werk Einfluss nehmen. Sie sind seine Obsession. Seine Mutter, Elizabeth Arnold, eine Schauspielerin, war 11 Jahre alt, als sie waise wurde. Sie heiratete David Poe, einen Kollegen. Der verließ sie, als sie mit Edgar schwanger war. Die traumatische Erfahrung, als Kind die Mutter zu verlieren, wiederholte sich bei Poe. Als Elizabeth starb, war Edgar 3 Jahre alt. Ein Schatten der Melancholie lag über all seinen Frauenbeziehungen. Er verliebte sich im Laufe seines Lebens häufig, dass er aber seine Lieben auch sexuell lebte, wird bezweifelt. Poes gesamtes Leben blieb geprägt einerseits von einem ständigen Suchen nach Geborgenheit, die er bei mütterlichen Frauen zu finden hoffte, und andererseits von einem oft geradezu paranoiden Gefühl des vernachlässigt und missachtet werden. Zwischen der Rolle des machtvollen Herrschers im Reich der Literatur und der eines Kindes, das im Schoß der Mutter nach Geborgenheit sucht, gab es für ihn nichts außer dem Mahlstrom, an dessen Rand er sein ganzes Leben verbrachte. Es war ein Schwimmen gegen den Strom. Was ihn über Wasser hielt, war eine unbändige Willenskraft, die ihn tragischerweise immer dann verließ, wenn ihm das Glück lachte und er nur dem Strom hätte folgen müssen. Poe selbst sah das raffinierter. Er behauptete eine Willenskraft, die einen Menschen das Gegenteil von dem tun lässt, was gut für ihn wäre. Er nannte das den Kobold des Perversen, the imp of the perverse. Wir handeln aus dem Grunde, weil wir nicht handeln sollten. In der Theorie kann kein Grund unvernünftiger sein, aber in der Praxis gibt es keinen stärkeren. Für Menschen von gewisser Veranlagung wird er bei gewissen Gelegenheiten absolut unwiderstehlich. Ich bin meines Lebens ebenso gewiss wie der Richtigkeit der Behauptung, dass das Böse, das Sündhafte oder Schädliche in irgendeiner Handlung oft die unwiderstehliche Macht ist, die uns zwingt, allein zwingt, dieselbe zu begehen. Die offenkundigen Unwahrscheinlichkeiten, das augenscheinlich Erfundene, das deutlich spürbar die Reise des Arthur Gordon Pym durchzieht, ist zu einem guten Teil auch dem Kobold des Perversen zu danken. Man kann es aber auch als Hoax verstehen, als Jux, den sich der Autor gerne mit den Lesern erlaubt, als Machtspiel, in dem er literarische Wahrheit gestaltet und somit über wissenschaftliche, wirkliche Wahrheit triumphiert. Mit der Macht der Worte schuf Poe als Dichter Wirklichkeit, mit der Macht der Worte zerlegte er als Kritiker eiskalt die Erzeugnisse seiner Kollegen. Sein Credo lautete, es ist nicht Aufgabe der Literatur, das Vorhandene abzubilden. Dies wäre die erste Wirklichkeit, jene die zweite. Nein, umgekehrt. Die Poesie ist die erste, die höhere Wirklichkeit, und sie reicht hinüber in eine andere Welt. Sie kann das aber nur, indem sie eben nicht Nachahmung ist, sondern zur Imagination, zum reinen Bild und reinen Klang wird. Eine Art Gründungstext eines neuen, autonomen Begriffs von Literatur wurde ein Gedicht Poes, wohl sein populärstes und sein trostlosestes. The Raven, der Rabe. Once upon a midnight dreary, as I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping, rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, tapping at my chamber door, only this and nothing more. Nichts mehr und nimmermehr sind jeweils das letzte Wort der Strophe. Ein Rabe krächzt sie, in dem Gedicht die Verkörperung des ausweglosen Schmerzes, der den Sprechenden nie mehr verlassen wird. But the raven, never flitting, still is sitting above a painting, silent painting of the forever silenced whore, and his eyes have all the seeming of a demon that is dreaming. And the lamplight over him streaming throws his shadow to the floor. I love she who hates me more. I love she who hates me more. And my soul shall not be lifted from that shadow, nevermore. Poe selber schrieb ein Jahr nach dem Erscheinen des Gedichts den langen Aufsatz Philosophy of Composition, worin er die Entstehung der Dichtung als ein kühl kalkuliertes Werk künstlerischen Raffinements analysiert. Zunächst habe er den Umfang des Werkes festgelegt. Seine zweite Überlegung galt dem angestrebten Effekt, der das Gedicht allgemein schätzenswert machen sollte. Diesen sah er in dem Vergnügen, das durch Schönheit hervorgerufen wird. Ohne das Ziel der Vollkommenheit oder Perfektion in allen Einzelheiten aus dem Blick zu lassen, fragte ich mich jetzt, welcher ist unter allen melancholischen Gegenständen, nach dem allgemeinen menschlichen Verständnis, der melancholischste? Der Tod, war die naheliegende Antwort. Und wann, fragte ich mich, ist dieser melancholischste Gegenstand am dichterischsten? Wenn er sich aufs Innigste mit der Schönheit verbindet. Der Tod einer schönen Frau ist also fraglos der dichterischste Gegenstand auf Erden. Sie hörten einen Auszug aus der Hörspielwerkstatt Post-Production von Carsten Huck. Die Sprecher waren Udo Schenk, Tom Vogt und der Autor, Regie Ulrike Brinkmann. Produktion Deutschlandradio Kultur 2009. Jetzt zu unserer Ursendung Die Toten von Feuerland. Erzählt wird die dokumentierte Geschichte eines jungen Feuerländers vom Stamm der Yamana, der mit zwei weiteren Protagoniern auf dem berühmten Forschungsschiff der Beagle nach England gebracht wurde. Am 11. Mai 1830 hatte man ihn eingetauscht gegen einen Perlmuttknopf. Die Toten von Feuerland. Ein Hörspiel mit Handlung von Ulrike Hage und Andreas Ammer. Dies ist eine wahre Geschichte. Die in diesem Hörspiel dargestellten Ereignisse beruhen auf tragischen Ereignissen, die während dreier Jahrzehnte des vorletzten Jahrhunderts am südlichsten Ende der gesamten Welt im Feuerland stattgefunden haben. Das Volk, die Yagan, dessen berühmtester Mann, ein angeklagter Mörder, der halbnackt, wie er gegen einen Perlmuttknopf eingetauscht wurde, im Mittelpunkt der Ereignisse steht, ist inzwischen ausgestorben. Die